Was heißt Glauben heute? Und woran glauben zum Beispiel die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Zürich? Welche Gebetsräume und Kirchen, Synagogen, Tempel und Moscheen suchen sie auf und welche Rituale pflegen sie? Diesen Fragen geht das neue Stadtprojekt des Theater Neumarkts auf den Grund. Mit dem Stück «Urban Prayers» wandert das Neumarkt-Ensemble im März durch 7 Religionsgemeinschaften der Stadt Zürich. Um einen Eindruck von der religiösen Vielfalt und Praxis in Zürich zu geben, hat das Theater Neumarkt 13 Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Glaubensrichtungen zum «Open Speech» eingeladen, einem eigentlichen Redemarathon. Für uns dabei war Karl Linder. Im Theatersaal am Neumarkt nimmt das Publikum an Tischen mit kleinen Lämpchen Platz. Ein Mikrofon in der Mitte des Raumes ist hell beleuchtet. Die Redezeit am Mikrofon ist auf 7 Minuten beschränkt. Den Anfang machen die 3 Fachleitenden des Zürcher Instituts für interreligiösen Dialog. Rifaat Lenzin vom Fachbereich Islam beginnt mit einem Bild. Glaube ist der Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Auf Rifaat Lenzin folgt Samuel Belul, der den Fachbereich Christentum leitet. In seinen Ausführungen beleuchtet er den abstrakten Glaubensbegriff aus menschlicher Perspektive. Denn der Mensch scheitert nicht am angeblich falschen Glauben, an angeblich falschen Gottesvorstellungen, falschen Dogmen. Der Mensch scheitert immer an sich selbst, und zwar immer dann, wenn er mehr als Mensch sein möchte. Annette Böckler vom Fachbereich Judentum hat den Begriff Glauben etymologisch hergeleitet. Ab dem 15. Jahrhundert gibt es das Wort Gläubiger, bei dem man Schulden hat. Und seit dem 17. Jahrhundert kann man etwas beglaubigen, glaubhaft machen. Seit dem 19. Jahrhundert benutzen pietistische Kreise gern das Wort gläubig für religiös. Bis heute ist Glaube nicht identisch mit Religion. Die direkte Ansprache der Rednerinnen und Redner brachte dem Publikum die zentralen Fragen zweifellos nahe. Was bedeutet denn Glauben für mich? Ist er meine Privatsache oder eine politische Angelegenheit? Diese Fragen bilden das inhaltliche Kernstück des Projektes Urban Prayers. Doch in erster Linie gehe es darum, Begegnungen zu inszenieren, sagt Malte Jelten. Begegnungen sind das, was uns fehlt in unserer Gesellschaft. Wir begegnen uns viel zu wenig und das ist das, was Kunst kann. Kunst kann in ihren Räumen, auch im Theater gerade, Begegnungen herstellen zwischen Menschen, die sich sonst vielleicht gar nicht mehr so einfach treffen. Im Zentrum dieser Begegnungen steht das Theaterstück «Urban Prayers». Entstanden ist es aus der Recherche im religiösen Leben Zürichs und aus Interviews mit gläubigen Menschen. Regisseur Malte Jelden arrangiert dieses Stück nacheinander in 7 verschiedenen religiösen Zentren von Zürich. Vom Shiva-Tempel über die israelitische Kultusgemeinde bis zur serbisch-orthodoxen Kirchgemeinde. Ensemblemitglieder des Neumarkttheaters treten gemeinsam mit einem Chor gläubiger Bürger auf. Ein Chor, der sich aus Mitgliedern verschiedener Gemeinden zusammensetzt. Das Projekt Urban Prayers versteht sich als Kunstanlass, hat jedoch die klare Absicht, Diskussionen anzuregen. Aber im guten Sinne meine ich das, weil das ist ja die ganz normale Kontakthypothese. Immer dann, wenn man sich kennenlernt, verschwinden die Vorurteile. Vorurteile abbauen. Auch das ist ein Ziel des Stadtprojektes Urban Prayers. Es soll, so Malte Jelden, möglich sein, nach jeder Vorstellung miteinander ins Gespräch zu kommen. Am besten an der Bar. Denn auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wer will, kann also während 7 Tagen eine interreligiöse Reise durch Zürich unternehmen und dabei an Orte gelangen, zu denen man sonst keinen Zugang hat. Es geht dem Projekt also weniger um theologische Inhalte, als darum zu untersuchen, was Religionsgemeinschaften in einer städtischen Gesellschaft bewirken können. Weil dort gibt es so viele Schnittstellen, gerade was die Themen Solidarität, Antikapitalismus, Friedfertigkeit, Pazifismus angeht, dass es eigentlich ein unglaubliches Potenzial ist, was man da verschenkt. Und in unserem Projekt fragen wir uns mehr danach, was verbindet die Glaubensgemeinschaften, was verbindet die Gläubigen und wo liegt da eigentlich das Potenzial? Sagt Regisseur Malte Jelden zum neuen Stadtprojekt des Theaters Neumarkt. Urban Prayers startet am 3. März im Forum des Orients in der Schweiz und endet am 24. März in der Citykirche St. Jakob in Zürich.